Dann können wir die ganze Welt downloaden. Beim Geld höre die Freundschaft auf, sagt ein altes Sprichwort. Doch das Gegenteil ist zutreffend. Locken große Summen, kommen die Freundschaften von allein. Diplomatenpässe erhalten, Bargeld besorgen, ukrainische Dokumente bekommen oder Beratung, wie man Millionen und Milliarden durch das Finanzuniversum schießt, alles kein Problem, mit ein bisschen Mithilfe von Freunden. Roberto Recodare hat sich im Laufe der Zeit ein beachtliches Netzwerk zugelegt und Kenntnisse über das Finanzwesen aufgebaut. Den Akten zufolge soll er in Frankfurt am Main auch in Kontakt stehen mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bank. Und so hatte er einen Plan gefasst, der nur mit größtem Aufwand umzusetzen war. Den Ermittlern erschloss sich scheibchenweise, was Recodare vorhatte. Gegen Ende September 2017 reiste Recodare nach Desenzano am Gardasee, ein Ort mit idyllischen bunten Häuschen am Bootshafen, eine Mischung aus Venedig und Toskana. Ein Ort, der aber auch Mafiosi verschiedener Clans anzieht und Ermittler daher immer wieder beschäftigt. Recodare und seine Gesprächspartner hatten kein Auge für die Schönheiten. Sie saßen in einem Café, das zu einer Tankstelle gehörte, und warteten. Auf zwei wichtige Gesprächspartner. Die Ermittler waren dank einer Software auf seinem Samsung Galaxy live dabei, vernahmen aber nur Gesprächsfetzen. »Nicht Tadschikistan, aber ein anderes Land in der Nähe«, sagte Monika Durio, Name geändert. Sie war als Finanzberaterin bisher nur einmal größer in Erscheinung getreten, als sie in Bergamo ein gigantisches Projekt vorgestellt hatte, die Tunisia Economic City, in Anlehnung an das Silicon Valley auch Silicon Africa genannt. Durio suchte nach Investoren. Das war Ende 2015. Nun kooperierte sie mit Recodare. »Usbekistan«, warf Recodare ein. »Bravo«, antwortete Durio. »Orion Bank«, rief Recodare, und die Ermittler notierten, dass der Name nur phonetisch festgestellt worden sei. Tatsächlich hieß die Bank Orion Bank. Am Nachmittag kamen schließlich die Gesprächspartner. Einer von ihnen war Corrado Barba, Name geändert, und soll, so zumindest ist in der Akte zu lesen, schon für die Deutsche Bank als Techniker gearbeitet haben. Er hat aber auch eine bemerkenswerte Liste an polizeilichen Vorerkenntnissen: Diebstahl, Drogenproduktion, Drogenhandel, Bedrohung, Marktmanipulation, Betrug, Erpressung, Scheinrechnungen, einmal quer durch die Palette. Barber hat der Akte zufolge einen Gesellschafter, der für die Deutsche Bank tätig sei. Der könne ihnen helfen. Den Ermittlern stellte sich ein Puzzle dar. Zwei Wochen später das nächste Puzzleteil. Recodare erklärte zwei Partnern, dass er eine komplexe Operation plane, um Gelder zu transferieren. Dafür brauche er einen Techniker, der auf Level 12 arbeiten könne. Es gebe davon nur wenige in der Welt. Die Deutsche Bank verfüge lediglich über zwei. Und einen davon habe er gefunden, in Frankfurt. Ich suchte in dem Online-Business-Netzwerk LinkedIn nach entsprechenden Profilen. Tatsächlich fanden sich zwei angebliche Level-12-Banker bei der Deutschen Bank. Nachfragen bei der Bank zu einem der beiden ergaben aber, dass kein Mann mit diesem Namen für das Geldhaus arbeite. Inzwischen ist das Profil gelöscht. Das andere Profil ähnelte dem ersten dahingehend, dass in Profileinträgen Partner für Finanzprodukte gesucht wurden, die Finanztransfers ermöglichen, etwa Standby-Akkreditive, SLBC, was Zahlungsgarantien einer Bank sind, oder Telegraphic Transfers, eine Form von Überweisungen. Bankexperten wussten mir ebenfalls nicht zu sagen, was ein Level-12-Banker sein soll. Und Internetrecherchen führten zu genau einem Artikel des nigerianischen Online-Mediums The Bridge News, und der sprach von einem Fall von Geldwäsche. Ob die Ermittler Teile des Puzzles fanden oder nicht, hing nicht von ihnen ab, sondern davon, was die abgehörten Personen in der Reichweite der Abhörtechnik, meist auf die Handys aufgespielte Software, sagten. Am 8. Oktober fuhr Recodare nach Catania und traf zwei Geschäftspartner. Er habe jetzt eine Korrespondenzbank gefunden, sagte er, die CMIB Bank Berhad in Malaysia. Gemeinsam mit dem Techniker der Deutschen Bank könne er auf ein Konto dort den Download des Geldes organisieren, und zwar Server to Server, S to S. Den Ermittlern offenbarte sich in der Folge, was Recodare vorhatte. Das Geld solle über die Orion Bank auf ein Konto bei der CMIB Bank in Malaysia fließen, ein Unterkonto, das auf Roberto Recodare lief. Und die Deutsche Bank würde als Intermediär fungieren, sollte den Handel also koordinieren. Corrado Barba versprach Recordare, »Barclays Bank und Deutsche Bank, sie geben mir so viel, wie ich will. Du kannst jeden Tag 1B, 2B, 3B herunterladen, verstehst du?« B steht hier für Billion, also Milliarden, und die Schreibfehler sind original aus der Akte übernommen. Immer mehr entblätterte sich vor den Ermittlern eine komplexe und unglaubliche Operation. Recordare reiste tatsächlich nach Malaysia, um das nötige Konto zu eröffnen, für eine Besprechung mit den Spitzen der Bank. Er schloss mit Bekannten, Inhabern eines Geschäfts für Brautmode, einen Vorkaufvertrag ab für eine Immobilie, da er Bargeld benötigte, um sein neues Konto zu befüllen. Eine Vorgabe der Bank, 50.000 Euro. Das Geld gab er einem jungen Afghanen, damit er es in Pakistan einzahle, um dann von dort zu überweisen, damit keine Spuren in Europa anfallen. Recordare reiste nach Tadschikistan. So viel Aufwand. Die Ermittler beobachteten aus der Ferne, wie Roberto Recordare zu Dimitri Ferchtel wurde oder Ahmad Khan, sich gefälschte Identitäten zulegte. Um in die Haut von Dimitri Ferchtel schlüpfen zu können, schickte Recordare einen jungen Helfer eigens nach Kiew. 25.000 Euro kostete der Pass. Aufwand. Am 23. Oktober 2017 war Recordare frisch zurück aus Malaysia und berichtete Geschäftspartnern von der Reise. Die Sache sei komplizierter, als es den Anschein genommen habe, sagte er, das Problem sei aber gelöst. Um Geld auf die Konten herunterladen zu können, benötigte es Autorisierungen der Regierungen, die manchen Regierungen verwehrt blieben, nicht aber Malaysia. Um die Erlaubnis der Regierung für dieses Korrespondenzkonto zu bekommen, hatten er und sein Berater die Regierung von Malaysia und die Zentralbank damit betrauen müssen. »Verdammt«, fluchte einer der Partner. »Wir sind zur Zentralbank gegangen, haben mit der Regierung gesprochen, um allen Schutz zu bekommen, was immer auch passiert«, berichtete Recordare. Dann hatte die Aufnahme einen kurzen Aussetzer. »Weil er sagte, diese Konten herunterzuladen, das wird großes Aufsehen erregen, auf internationaler Ebene, weil es viel Geld ist.« »Das Konto sei jetzt aber bereit«, fuhr Recordare fort. »In Malaysia bekommst du eine Reinigung. Sie zertifizieren, dass das Geld aus sauberen Quellen stammt.« Einer der Gesprächspartner hatte einen Einwand. Das Problem sei zu verstehen, wie viel man downloaden könne. »Wenn wir das einmal durchgezogen haben, können wir meiner Meinung nach die ganze Welt downloaden«, sagte Recordare. »Aber wie bringen wir sie dann nach Tadschikistan? Wir können ja nicht 10 Milliarden dahin schicken.« »Nein«, entgegnete Recordare. »Aber das ist okay. Immerhin sind sie auf ein Korrespondenzkonto heruntergeladen, das zu Orion gehört.« »Du riskierst bei der Sache umgebracht zu werden«, warnte sein zweiter Geschäftspartner. Recordare war dafür schon sensibilisiert. Quellen in London hätten ihn gewarnt, dass 3 Geheimdienste hinter ihm her seien, berichtete er. Das Geld, das bewegt werden solle, sei sehr wichtig. Bedenke, dass wir Dinge bewegen, wo die Geheimdienste... Wir zertrümmern die Welt und das globale Gleichgewicht, sagte er. Er nahm das alles aber nicht sonderlich ernst. Wenn wir diese Operation machen, muss ich schauen, wie ich für eine Zeit verschwinde, sagte er und lachte. Soweit die Akte. Wir erfahren nicht, um welches Geld es sich tatsächlich handelte. Wir erfahren nicht, ob Recordare die Operation durchzog. Vor allem aber erfahren wir nicht, welchen Sinn all dieser Aufwand hatte. Wir wissen am Ende gar nichts. Die dänische Nationalbank sagte, sie unterhielte keine kommerziellen Bankaktivitäten und habe keine Kenntnis von den beschriebenen Konten und/oder Transaktionen. Leider, so die Bank, werde ihr Logo gelegentlich missbraucht. Die Deutsche Bank schreibt, sie äußere sich nicht zu möglichen oder tatsächlich existierenden Kundenbeziehungen und zu etwaigen Ermittlungen. Sie kooperiere aber bei Anfragen von Behörden vollumfänglich und erteile angemessen Auskunft. Falls aber alles fake ist, wozu dann all der Aufwand? Die Ausgaben für Reisen, die gefälschten Dokumente? Die Ermittlungen geben darauf keine Antwort. Medienrecherchen auch nicht. Die letzte Meldung der italienischen Nachrichtenagentur teilt mit, dass auch die Polizei in Malta gegen Recordare ermittle, und zwar die Abteilung Anti-Finanzkriminalität. Recordare wird darin zitiert, die gesamte Ermittlung sei eine Farce und die, Zitat, hypothetischen Banktransaktionen, die Gegenstand der Ermittlungen sind, haben nichts mit der Mafia zu tun und beziehen sich auf meine Beratungsdienstleistungen für Dritte, die ich in einem internationalen Kontext geleistet habe. Diese Meldung stammt vom 12. September 2020. Seither gibt es keine neuen Informationen. Die Journalisten Alessandro Righi und Emanuele Piano bieten mit ihrer 2023 veröffentlichten Dokumentation »The Launderer« für Al Jazeera eine Erklärung an. Eine Quelle von ihnen, ein Russe namens Edward, wird in der Ukraine ähnlicher Vorgehen beschuldigt und war verhaftet worden. Er sagte, er habe daraufhin die Unternehmen durchleuchtet, über die die Gelder in seinem Fall fließen sollten. Es seien hauptsächlich Briefkastenfirmen, deren Besitzer Opfer von Identitätsdiebstahl geworden seien. Deren Dokumenten dazu angegebene Weg des Geldes ist der gleiche wie bei Recordare. In der Dokumentation ist zu sehen, dass ein Unternehmen namens Power Gateway Capital das Geld empfangen sollte, in diesem Fall 123 Millionen Euro. Es war das Unternehmen von Pasquale Corbisiero, dem Berater, den Recordare in Malaysia getroffen hatte und der ihm geholfen hatte, das Korrespondenzkonto bei der CMIB-Bank einzurichten und die nötigen Autorisierungen zu erlangen. Die Ermittler kannten seine Stimme, weil sie das Treffen belauschen konnten. Die Quelle Edward sagte Righi und Piano auch, es gäbe tote Konten, die niemand beanspruche, auf denen Geld von Mafia-Clans und Drogenkartellen liege. Geheimdienste bedienten sich daraus. Waren also mehrere Leute hinter diesem Geld her? Die beiden Journalisten befragten auch den Geldwäsche-Experten Mario Tola. Er sagt, es sei wahrscheinlich, dass die Geschäftsverbindungen mit dem Ziel aufgebaut würden, dass die Kapitalflüsse am Ende gar nicht zustande kommen. Stattdessen gehe es den Geschäftsleuten vermutlich darum, die scheinbar zustande gekommene Finanzierung entweder als Garantie für Kredite einzusetzen oder als Rechtfertigung für Geldbewegungen. Es gehe also um Geldwäsche. Der Fall Roberto Recordare wirft so oder so Fragen auf. Wenn Ermittler solcherlei Fälle von Geldwäsche nicht aufklären können, sondern maximal unterbinden, was bedeutet das dann für organisierte Kriminalität? Medien können die Lücke nicht füllen, wie man am vorliegenden Beispiel sieht. Selbst mit großem Aufwand wird nicht klar, ob und wenn ja, welche Geschäfte Recordare verfolgt. Wenn also sowohl Ermittlungen wie auch die intensive Recherche von Journalisten keine Klarheit bei einem solch eklatanten Fall bringen, was heißt das? Im Umkehrschluss bedeutet das jedenfalls, dass wir den Kriminellen ihr Geld lassen, uns geschlagen geben. Und das in Zeiten leerer Kassen, wo die erfolgreiche Gestaltung von Finanzermittlungen äußerst wichtig wäre. Wir erlauben möglicherweise eine absolut toxische Mischung, denn das große Geld ist Macht, und diese Macht ist in den Händen von Kriminellen und ohne Kontrolle. Im Journalismus ist es viel beliebter, Fragen zu beantworten, als Fragen aufzuwerfen. Aber ist es nicht eminent wichtig, über solche Ermittlungen zu berichten, auch wenn man keine Antwort geben kann? Können wir es uns erlauben, darauf zu warten, bis etwas bewiesen ist, bevor wir berichten? Oder ist es nicht dringend nötig, dem Verdacht viel mehr Raum zu geben? Ist sonst nicht jede andere Berichterstattung womöglich nur eine Ablenkung von dem, was wirklich passiert? Und noch eine Frage stellt sich. In Deutschland basiert die Verfolgung von Geldwäsche vor allem auf der Meldung von Geldwäsche-Verdachtsfällen. Gesetze verpflichten eine Vielzahl von Akteuren wie Banken, Notariate, Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Gebrauchtwagenhändler etc. Wenn Geldwäsche aber richtig gut organisiert ist, wird sie kaum auffallen und niemandem einen Grund geben, Meldung zu erstatten. Ein ehemals ranghoher Geldwäscheoffizier sagte mir über seine Bank, eine internationale Großbank, dass, wenn jemand komme und mit 50 Millionen ein riskantes Geschäft machen wolle, man ihn abweise. Wenn jemand aber mit 500 Millionen ein genauso riskantes Geschäft machen wollte, dann helfe die Bank, es so zu gestalten, dass nichts passieren kann. Es ist also auch wichtig, von staatlicher Seite proaktiv zu schauen, wer Geldwäsche wo wie organisieren könnte. Man muss auch von der Seite der Verdächtigen her denken. Man kann nicht nur warten, dass einem Geldwäscher auf dem Silbertablett präsentiert werden. Man muss sie suchen. Das folgende Kapitel legt einen Grund dafür nahe.